Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Eine kleine biografische Verortung. Sie sind verheiratet mit einem Briten. Das mag eine Rolle spielen bei unserem jetzigen Thema. Frau Möller, 13 Minuten hat Theresa May im Unterhaus gesprochen am Nachmittag, als sie ihren Plan B präsentiert hat. Ihren Plan, wie sie jetzt gedenkt, Großbritannien geordnet aus der Europäischen Union zu führen. Aus den 13 Minuten sind die meisten nicht besonders schlau geworden. Vor allem haben die meisten keinen Plan gehört. Haben Sie einen gehört? Ja, sie hat zumindest ihre Themen aus Londoner Sicht nochmal vorgetragen, dass man eine andere Lösung möchte für die Situation in Irland, / Nordirland. Wenn man es also nicht schafft, diesen sogenannten Backstop sozusagen nochmal auf den Tisch zu legen, wenn man es also nicht schafft, mit der EU eine Neuordnung der Beziehungen in einem bestimmten Zeitraum hinzubekommen, dass man eben nicht diesen Backstop einsetzt, weil diejenigen, die Theresa May da zu Hause vorantreiben, sagen, na ja, und dann kommt also diese Zollunion auf einmal und dann kommen wir da nicht mehr raus und eigentlich wollen wir aber doch aus der EU raus, das reicht uns nicht. Da ist sie nochmal draufgegangen. Das ist aus ihrem eigenen Kalkül nachvollziehbar. Für die EU und ihre Mitglieder ist das nichts Neues. Man hat die ganze Zeit gesagt, das wird nicht mehr verhandelt. Die Bundesregierung hat sich ja auch ganz entschieden hinter die Iren, hinter Dublin gestellt und gesagt, da wird nichts mehr neu aufgemacht. Aber für May hat das durchaus eine Relevanz. Dann hat sie ein bisschen darüber erzählt, wie sie das Ganze, also neue Verhandlungen auch etwas inklusiver machen möchte. Sicherlich auch hilfreich innenpolitisch. Und sie hat etwas gesagt. Auf den allerletzten Drücker, selbstverständlich. Und sie hat etwas gesagt, was für diejenigen EU-Europäer, die in Großbritannien leben, zumindest schon mal ein kleines Entgegenkommen ist. Nämlich, dass sozusagen das Verfahren, was jetzt irgendwie greifen muss, dass man neu seinen Status dort verliehen bekommen soll, was wir hier mit etwas höheren Kosten jetzt verbunden gewesen wäre, dass man das runterfährt. Das ist sicherlich nicht genug für diejenigen, die sagen, Mensch, kommt doch mal aus den Büschen und beschäftigt euch wirklich damit, was das eigentlich auch für Menschen heißt, die Lebensentwürfe haben und die ihre Lebensentwürfe gebaut haben auf diese EU-Mitgliedschaft. Also das Thema ist ja bisher völlig unterbelichtet, aber es zeigt schon, dass sie versucht, auch der Europäischen Union in gewisser Weise entgegenzukommen. Aber natürlich kommt sie damit nicht durch. Also London is calling and not getting through. Und was ich daran nicht verstehe, es gibt ja eigentlich im britischen Unterhaus schon so etwas wie eine gemäßigte Mehrheit derjenigen, die einen geordneten und die einen wahrscheinlich tendenziell eher soften Brexit wollen, über die Parteigrenzen hinweg, also gemäßigte Tory-Leute, gemäßigte Labour-Leute, die Liberaldemokraten sowieso, die Schotten sowieso, die Scottish National Party. Damit müsste man doch politisch eigentlich was machen können. Und ich sehe sie jetzt lavieren und tendenziell lieber auf die Brexit-Hardliner bei den Tories zugehen, als diese politische Mitte zu nutzen. Aber vielleicht ist das ein sehr deutsches, großkoalitionäres Denken, was ich da gerade anlege. Mir lag es auf der Zunge, weil sozusagen, kratze mir ja auch am Kopf und denke mir, um Gottes Willen, was kommt jetzt als nächstes? Man kann eigentlich wenig Ordnung da reinbringen, weil genau das man ja erwartet hätte. Also es gibt einen Versuch auch der Konsensfindung irgendwo in der Mitte, weil eigentlich keiner ernsthaften Interesse daran haben kann, dass es einen Austritt gibt, der in völlig ungeordneter Form stattfindet. Aber auch dazu hat sie sich ja nicht geäußert, dass sie das ausschließen will. Die ganze letzte Woche war eigentümlich. Also sie hat zuerst das Abkommen mit der EU zur Abstimmung gelegt, ist krachend gescheitert. Dann hat sie durch die Opposition Jeremy Corbyn angestrengt, der schon am Tag bevor das Misstrauensvotum, was er selber auf den Tisch gelegt hat, dann stattfand, gesagt hat, nee, ich gehe eigentlich nicht davon aus, dass sie daran scheitern wird. Also sozusagen unser Verständnis eines konstruktiven Misstrauensvotums, das verstellt das vielleicht etwas sozusagen die Wahrnehmung. Ja. Genau. Und jetzt ist sie in dieser wilden Situation. Ich glaube, wir machen den Fehler, dass wir auch in unserer Kommunikation jetzt immer wieder sagen, London muss jetzt liefern, das ist in gewisser Weise auch richtig. Wir haben das Verfahren nach Artikel 50 hier ordentlich abgeschlossen, das war schwer genug, auch unseren eigenen Zusammenhalt der 27 hinzukriegen und so weiter. Aus britischer Sicht muss man sich vorstellen, dass gerade diejenigen, die May weiter vor sich hertreiben, also die Hardliner, die interessieren sich nicht für Artikel 50. Die sagen, wir sehen nicht, dass diese Europäische Union irgendwie legitim ist und deswegen wollen wir da raus. Und das ist uns egal, wie und wann und schon Verfahren. Gar nicht in welchem. Und erst das recht ist nicht natürlich völlig irrational. Nach Brüsseler Regeln. Es gibt eine interessante Forderung heute aus Davos von dem Vorstandsvorsitzenden von Klöckner, Gisbert Rühl. Angela Merkel solle beim Brexit mehr Führung zeigen. Hören wir mal. Sie hat damals mit aller Kraft Griechenland in der Europäischen Gemeinschaft gehalten. Und das sollte sie vielleicht mit England auch versuchen. Und da wäre vielleicht auch ein Besuch in London angebracht, um auch die Engländer davon zu überzeugen, dass wir sie in der Europäischen Gemeinschaft halten wollen. Die Forderung von Gisbert Rühl aus der deutschen Wirtschaft, würde denn sowas helfen? Erstens, wir wissen gerade überhaupt nicht, wie sich die Dinge in London entwickeln. Deswegen ist jedes Entgegenkommen auch der europäischen Seite eines, was nicht darauf bauen kann, dass dann das Ergebnis, was man sich wünscht und das man vielleicht auch mit der Regierungschefin vereinbart hat, die tapfer steht, dass das dann irgendwie zum Erfolg führt. Das heißt, es ist eine ganz risikobeladene Situation. Das Zweite ist, wenn Deutschland solche Schritte tut, dann bricht es eigentlich damit, und ich gehe nicht davon aus, dass man sich solche Gedanken macht, bricht man damit eben diese letzten zwei Jahre, die eigentlich eine unheimliche europäische Einheit gezeigt haben, vielleicht nicht mehr bauen zu wollen. Nämlich Deutschland schert aus, wäre das Zeichen. Deutschland, wenn man es falsch einfädelt und es nicht europäisch einsetzt. Genau, es sei denn, sie käme natürlich mit dem Mandat. Ja, Bundeskanzlerin hat natürlich auch Theresa May immer wieder empfangen, das ist auch richtig. Theresa May hat den Kontakt vor allen Dingen nach Berlin in den letzten Monaten immer wieder gesucht, auch nach Den Haag. Das ist schon nachvollziehbar, dass man mit besonders like-minded Partners natürlich sprechen will. Aber für Deutschland war es immer wichtig, und das halte ich auch für richtig, dass das Ganze im EU-Rahmen passiert und dass die 27 so die Gemeinsamkeiten gewahrt haben über einen Zeitraum von mehreren Jahren, ist eigentlich atemberaubend. Und wenn Deutschland ausscheren würde, hieße das, dass wahrscheinlich auch sehr viel schneller andere anfangen mit eigenen Dingen. Die Einschätzung von Almut Möller.